geht und sucht der alte Schlendrian, wie er vor seine Tochter Lieschen bald einen Mann erschaffen kann. Doch Lieschen streut heimlich aus: Kein Freier komm mir in das Haus, er hab es mir denn selbst versprochen, und rück es auch der Ehestiftung ein, dass mir erlaubet möge sein, den Koffer, wenn ich will, zu kochen.